Почему императрица Элизабет больше не фотографировалась и скрывала свое лицо за веером после того, как ей исполнился 31 год? Элизабет. Elisabeth Eugenie Amalie, genannt Sissi, wurde am Weihnachtsabend des Jahres 1837 als Tochter des Herzog Max in Bayern und der bayerischen Königstochter Ludovica in München geboren. Die Familie lebte in ihrem kleinen Schloss Possenhofen am Starnberger See. Hier verlebte Sissi mit ihren 7 Geschwistern eine glückliche, sorgenfreie Kindheit. Da die junge Prinzessin zwanglos spielen, toben, reiten und sogar bayerischen Dialekt sprechen durfte, glich Sissi in ihrer Jugend eher einem Landkind als einer Prinzessin. Als für den jungen Kaiser Franz Josef eine Ehefrau gesucht wurde, sah Ludovica ihre letzte große Chance, doch noch in die Nähe der österreichischen Krone zu gelangen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie, der Kaisermutter, erkor sie insgeheim Tochter Helene zu Franz Josefs zukünftiger Ehefrau. Aber statt in Nene verliebte sich Kaiser Franz Josef auf den ersten Blick in die junge, ungestüme Sissi, die er in einem prunkvollen Zeremonie am 24.04.1854 in der Wiener Augustinerkirche heiratete. Bei einer Größe von 172 cm wog Sissi kaum mehr als 45 kg und schnürte ihre ohnehin schmale Hüfte auf 65 cm. Um dieses Schönheitsideal zu erhalten, hielt Sissi streng Diät und trieb exzessiv Sport. Sie marschierte und turnte ohne Maß und absolvierte mehrere Stunden täglich ein ehrgeiziges Reittraining, um nicht nur die schönste Monarchin, sondern auch die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten zu werden. Um als ewig junge Schönheit in die Geschichte einzugehen, ließ sich Kaiserin Elisabeth von ihrem 31. Lebensjahr an nicht mehr fotografieren und verbarg ihr Gesicht stets hinter einem Fächer.